Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Wir laufen oben mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals und haben Löcher im Herz. Ertrecken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein, mit einem Lächeln auf Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren. Haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen. Lassen alle stehen und liegen, Kümmel, Asche und Staub. Wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst. Wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören ihnen nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur nach unten und oben. Meine von 100 Millionen, ein kleiner Punkt über dem Boden. Ich schieb ab. Ich schieb ab.